öffnet die Sektflaschen. Rebel will heute Sex machen. Ich habe Dreckskanacken mit in meiner besten Tasche. Ich sei ein asozialer Kerl und das sagen bei mir die meisten. Aber ich wage das zu bezweifeln, denn bei uns wär einer dümmer als der andere. Und SAW betitelt doch jede Mutter als eine Schrampe. Doch ich bin ein Unikat und nicht zu bremsen. Und du checkst, dass Rebel ein musikalisches Talent ist. Vielleicht schwer zu handeln, doch nett und höflich. Einige sagen, ich habe mehr Respekt nötig. Das ist Dreck und Blödsinn und nicht unsere Duftmarke steckt. SAW besser nicht in eine Schublade. Nein, tu das nicht, das scheiße, Mann. Doch selbst wenn, ich scheiß drauf, weil du das nicht entscheiden kannst. Denn du hast zu viele Pickel an deinem Kopf. Und ich habe viel mehr zu sagen, als ich bitte für diesen Pott. Und dein Hintern wird heute gebrochen. Ich ficke dich und bin Boss. Und ich pimper dich, dummer Schmuck. Denn ich bin Raps. Rebel vor die Fizze in meinem Wehen. Ich habe in meinem Leben schon sehr vieles gesehen. Showdown, das ist die Gossenmelodie, die du hörst, wenn die Reifen sich drehen. Auf, finden wir deine Leute bei uns im Ghetto ohne ein Portemonnaie. Groß, raus, kommen wir dieses Jahr und hoffen, ich werde schon Scheine gezählt. Los, lauf, dieses Battle macht keinen Sinn, denn Geld geht zerreißen dich. Öffnet die Bierflaschen, Rebel ist Revieratze und will euch sagen, dass jetzt Rap unser Spielplatz ist. Doch ich fick Rap-Schwester, ich bin ein Kollegenschwein. Rap ohne uns ist wie Paralympics ohne Prothesenbein. Du sagst, der King ist back und wohnst im Internet. Doch bist der allererste, der mich dann in deine Kimme lässt und dann mein Pimmeleck. Deutschrap ist ein Netzwerk voller kleinen Fliegen, so wie ein Spinnennetz. Showdown, denn dieses Jahr ist unser Jahr. Los, lauf, besser wie im Koks raus. Auf, findest du deine Mutter unter meinem Bett? Die Nutte wollt mit mir Sex, doch kam daraufhin nicht klar. Das hatte sie nun davon, ich hatte dir doch gesagt. Beim Pimmel kommt dieses Jahr ziemlich raus. SAW, kein Spaß, zwei G's im Reim waren, nein klar. Showdown, das ist die Gossenmelodie, die du hörst, wenn die Reifen sich drehen. Auf, finden wir deine Leute bei uns im Ghetto ohne ein Portemonnaie. Raus, kommen wir dieses Jahr und hoffen, die Schwänze anscheinend gezählt. Los, lauf, dieses Battle macht keinen Sinn, denn Game zerreißen dich eh. Öffnet die Weinkorken, Rebel will ans Mic walken. Rap auf ein anderes Level, bring mit rein Worten. Auch wenn du denkst, wir wären ne Larifari-Crew. SA, Westside, wir sind qualitativ gut. Wir sind beste Läuse, echte Leute. Frag jeden K, Rebel und Rap sind Freunde. Wir sind keine Fronter-G's, nein. Oder Comedy, nein. Rapper, nein, nur ein Bomben-Team wie die Company, ja, man. SAW und wir haben die Talente und sind nicht asozial, nur weil wir sagen, was wir denken. K, K und P, Rap, Rebel, wir sind unerreicht. Asozialitätsfaktor hoch, quasi Nummer 1. Du Bastard, das ist die Gossenmelodie, die du hörst, wenn die Reifen sich drehen. Auf, finden wir deine Leute bei uns im Ghetto ohne ein Portemonnaie. Groß, raus, kommen wir dieses Jahr und hoffen, die Schwänzen anscheinend gezählt. Los, lauf, dieses Battle macht keinen Sinn, denn Game, wir zerreißen dich.